Es ist die Zeit. Die Zeit für Wunder. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade rede. Es ist der fünfte Tag von Promi Big Brother. Und noch ist nicht abzusehen, wie es weitergehen wird. Die ersten haben sich schon zerstritten. Ronald Schill ist im Keller gelandet. Und der Kakadu, der macht das Arschloch auf und zu. Hubert K. kurz vor der Psychose. Die Effenberg heult rum. Ronald Schill ist schwul. Und Ela muss die Challenge machen. Und er kennt den Wendler nicht. Er kennt den Wendler nicht. Schill kommt. Er kommt. Nach unten. Und kommt nicht wieder nach oben. Es ist Zeit, dass wir kämpfen. Dass wir Sadisten werden. Denn das ist Promi Big Brother. Hallo Tobi, hallo Zuhörer, hallo Rest der Welt. Wie hat euch das Intro gefallen? Wie hat dir das Intro gefallen, liebe Pia? Ich bin teilweise verstört. Teilweise muss ich mich sehr zurückhalten, nicht zu lachen, was man vielleicht auch gehört hat. Aber ich glaube, das ist etwas Einmaliges, bei dem wir es jetzt auch belassen. Wir können ja deine Tonspur nachher rausschneiden. Das merken die dann nachher nicht, dass du zwischendurch gelacht hast. Ja, was oder ist? Wir könnten auch einfach zum Thema übergehen und dieses Intro hinter uns lassen. Nein, Pia, erst habe ich eine Frage. Hast du schon die neuesten Neuigkeiten gehört? Welche neuesten Neuigkeiten? Wie viele Downloadzeit unsere letzte Folge hatte? Das ist grandios, weißt du, das hätte ich echt nicht erwartet. Unsere letzte Folge hatte doch grandiose, epische... Epische, warte, Spannungsbogen. 0 Downloads! Yay! 0 Downloads, wir sind auf einem Level mit Markus Lanz. Markus Lanz. Und ja, mehr fällt mir gerade nicht ein. Aber ich möchte noch kurz anmerken, warum ich gerade so lange A sagen muss. Das musste ja mit dem Ende des Liedes abgestimmt werden. Das ist sehr wichtig. Sonst hätte das doof geklungen. Wie auch immer, hallo Pia. Hallo Tobi, das waren jetzt über 3 Minuten, die wir einfach unnötig dafür verschwendet haben, Hallo zu sagen und ein episches Intro aufzunehmen. Und uns selbst zu feiern, natürlich, ich meine. Und uns selbst zu feiern, natürlich. Wir können ja in die Tagesordnung übergehen. Pia, was hast du dir heute für Notizen gemacht? Ne, ich finde, Notizen sind sowieso ein bisschen überflüssig, weil ich meine, wenn du schon in diesem ganzen Big Brother-Ding drin bist, ja, dann hast du nicht auch noch Zeit, deine Augen vom Bildschirm zu lösen, ja, und dann auf deinem Blog rumzukrakeln und... Nee, ich bin vollkommen bei der Sache. Allerdings habe ich ein Zitat mitgebracht von Claudia Effenberg. Die Menschen denken, ich brauche Luxus, aber die Klamotten machen mir überhaupt nichts aus. Hat sie nicht, oder ist sie nicht die ganze Zeit dabei, sich drüber zu beschweren, dass alles so dreckig ist und dass sie Secondhand tragen muss? Und eigentlich hat sie sich ja doch gestern genau deswegen beschwert, weil ich mich richtig erinnere. Du, das dachte ich auch, aber ich meine, wenn die Claudia das sagt, ja, ich meine, wenn die Entschuldigung, wenn die Claudia sich die hinstellt und sagt, die macht das überhaupt nichts aus, sie hat kein Problem damit, sich 6 Tage lang nicht zu duschen, sie hat Bikini, sie hat Badeanzüge, die Klamotten findet sie richtig super, dann wird das auch so sein, ich meine. Denkst du wirklich, die Claudia ist ein Mensch, der so schnell ihre Meinung ändert? Ja. Ja, okay. Ja. Es ist die Effenberg. Es ist die Effenberg und ich hoffe, sie wird einfach noch die restlichen... Wie viele Tage haben wir noch? 9 Tage? 9 Tage Promi Big Brother im Keller verbringt, bis sie Amok läuft und den Wendler umbringt. Ja, es ist sowieso immer seltsam, wen die Zuschauer... ich kann heute echt nicht reden, es tut mir leid. Wenn die Zuschauer wieder nach unten schicken, finde ich, ich meine, sonst war es immer relativ voraussehbar. Ich meine, es war klar, dass der Wendler als erstes nach unten geht, es war klar, dass Claudia irgendwann nach unten geht, es war klar, dass der Schill nach unten geht. Aber heute war so ein Moment, da saß ich da und dachte mir, ich habe absolut keine Ahnung, wen die wählen. Echt nicht? Also ich habe ja heute auch gewählt und ich war mir ziemlich sicher, wen ich wähle. Also das war für mich eigentlich eine eindeutige Sache heute, aber darauf kommen wir später zu. Ronald Schill ist schwul. Ja, also das fand ich, also richtig witzig fände ich es ja, wenn es wirklich so wäre, also ich kann es mir nicht vorstellen, aber bei seinem Gehabe, das ist eigentlich schon so übertrieben macho-mäßig, dass es auf so eine ganz skurrile, perverse, kranke Art und Weise so logisch wäre, dass er eigentlich homosexuell ist. Ja, ich google jetzt gerade schwul sein durch übertriebenen Chauvinismus, heißt das Chauvinismus? Ja, das heißt Chauvinismus. Ah, hier habe ich einen Eintrag von Stupidedia. Und zwar, Chauvinismus ist nicht etwa, wie irrtümlich die halbe Welt glaubt, die Feindlichkeit gegenüber der wesende Frau. Chauvinismus ist einfach nur die Lehre der Frau. Also, Ronald Schill ist ein Lehrmeister. Bist du gerade dabei, was zu trinken? Ja, weil wegen professionell und so. Weil wegen professionell. Dann packe ich mir direkt mal die Seitenstand aus, während du weiterredest. Ja, also ich könnte auch noch mal kurz auf die Challenge von Ela eingehen. Aha. Bei der sie sich auf den Pseudo-Ronald setzen musste und dann von Planen wegspülen musste, auf denen die Gesichter von Prominenten abgebildet waren, die sie erkennen mussten. Was ist eine dumme Challenge? Also, ich meine, als erstes Angela Merkel und ich dachte mir so, oh Gott, das wird sie bestimmt nicht erkennen. Aber sie hat es erkannt. Dass ich war wirklich nur positiv überrascht, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Wo ich ja sehr lachen musste, als zweites der Wendler. Die einzige Person, die sie vermutlich, ja, doch recht persönlich kennt, beziehungsweise kennengelernt hat. Und was macht sie? Das weiß, das kann ich nicht zuordnen. Jochen, bist du das? Also, ich weiß, das fand ich schon ein bisschen doof, aber ich meine, kann ja jeden Mal passieren. Danach noch Cindy und Philipp Lahm, also. Aber muss ja wirklich sagen, der Schropp und der Wendler sind sich echt ähnlich. Also, am Anfang dachte ich eigentlich, das wären so bei der Geburt getrennte Zwillinge oder sowas. Wer ist von beiden der Böse? Der Schropp, würde ich sagen. Echt? Ja, natürlich. Das wird ja heißen, der Wendler ist nett. Na, ich denke nicht, dass der Wendler nett ist, aber im Vergleich mit dem Schropp, ich meine, guck dir den nochmal an, ja? Der kann doch gar nicht so doof und unbeholfen sein, wie er sich da immer darstellt. Ich glaube, tief in seinem Inneren, da sitzt eine Bestie, ja? Ein Mensch, der nachts kleine Kinder tötet und Hamster grillt und so Zeug halt. Okay. Aber was die gewonnen haben, war ja schon mal ziemlich krass. 4 Badekugeln Von Lush. Ich hab nämlich dieselbe Badekugel bei mir zu Hause liegt neben meinem Bett. Die habe ich zum Geburtstag bekommen und der ist schon ein bisschen länger her. Aber ich habe mich natürlich sehr gefreut. Und 4 Einwegrasierer, was nicht die schlechteste Idee ist. Einwegrasierer, also aus rein ästhetischen Gründen. Und dann wird der Wendler direkt mal rasiert von Janina. Von mir, oder? Was, mir? Ich glaube, es war mir, aber ist ja im Endeffekt eigentlich auch egal. Porno halt. Und, ja. War, hübsch anzusehen, mehr kann man dazu euch nicht sagen. Weißt du, was ich ja glaube? Was, Janinas Problem war, dass sie gleich wieder runtergewählt wurde. Ich meine, sie hat die ganze Zeit sich so hingestellt und gesagt... Spoiler! Denn, aber ich möchte meine Theorie loswerden, ja? Damit wir wenigstens etwas Inhalt da reinbekommen, etwas Tiefe, etwas Psychologie. Ja, wenigstens noch die Verschwörungstheorien. Ja, fahr fort. Nein, also ich denke, ich meine, sie hat sich ja die ganze Zeit so dargestellt, so, ja, mir geht's so schlecht, hat die ganze Zeit geweint. Ich glaube, damit... Da kann der Zuschauer ein bisschen Mitleid bekommen. Ich glaube, wäre sie bei dieser... Ja. Ich glaube, wäre sie dabei geblieben, dann wäre sie auch nicht gleich wieder nach unten gewählt worden. Aber wie Sat.1 das schon so schön dargestellt hatte, nachdem der Schill da war, da ging sie wieder super. Ich meine, es wurde auch extra von RTL, von Sat.1 so zusammengeschnitten, dass sie doch so darstellt, wäre das nur eine ganz fiese Masche von ihr. Ob das wirklich so ist, ich weiß es nicht. Aber wenn, dann hätte sie das vielleicht ein bisschen geschickter machen müssen, ja? Ich meine, ich war ja eigentlich der festen Überzeugung, nee, zwischen dir und dem Schilder läuft nichts. Aber entweder läuft da doch was oder es hat einfach nur so zusammengeschnitten. Aber dass jetzt Janina wieder runtergewählt wird, war einfach nur die logische Konsequenz ihres Handels. Also, ich gucke jetzt mal auf mein Windows Phone Und ich habe tatsächlich auch eine SMS für Janina abgestimmt. Also. Aber nur so, es gibt auch noch Telefone von Samsung oder iPhones oder von Nokia oder so. Ich habe nur Windows Phone gesagt. Ich habe gar nicht gesagt, von welcher Marke das Windows Phone ist. Aber trotzdem, nicht, dass jetzt alle losgehen und sich denken, ich kaufe mir jetzt ein Windows Phone, sondern wir müssten ja... Es ist von Nokia. Es ist ein Lumia 630. Ich meine, ich glaube, das andere stellt auch keine Windows Phones her, außer Nokia. Jedenfalls kennt das keiner. Du hast recht, vermutlich. Ja. Hat HTC nicht auch eine Windows Phone rausgebracht? Das ist fürchterlich gefloppt. Ja, aber das von Nokia kommt immer in der Werbung. Ja, und genau das habe ich mir ja gekauft, genau das. Und das nur wegen den zwei Ischen in der Werbung, weil ich die so süß fand. Im Ernst. Wirklich, das war echt der unterbewusste Auslöser. Ach, schrecklich. Aber oder? Wenn man schon von zwei Ischen redet, ja? Mia und Janina kommen nach oben. Mir ist keine bessere Überleitung eingefallen, das tut mir leid. Verfort? Das war's eigentlich. Ich fand's eigentlich relativ. Ich wollte eigentlich nur wieder zu unserem ursprünglichen Thema zurückkommen. Weil ich eigentlich ganz süß fand, wie sich alle um die gekümmert haben und hier echt. Und alle so um sie rumstanden, als wären das so Zootiere und. Aber Janine hat ja direkt gesagt, ich will schnell essen, falls ich direkt wieder runtergewählt werde. Sie hatte da wohl den richtigen Riecher. Also. War eine gute Idee von ihr. Also. Ja. Aber, jetzt bin ich mit Überleitung dran, außer du hast noch was dazu beizusteuern? Ja, habe ich tatsächlich. Oh, dann, Falls ich deine Überleitung nicht kaputt gemacht habe. Nee, ist okay. Oh, das ist gut, das freut mich. Ich glaube, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Nein, habe ich nicht. Alexandra hat ja Janina, glaube ich, versprochen, dass sie direkt wieder zurückholen. Wo ich denke, es ist vielleicht nicht so die beste Idee, weil wir haben ja langsam gelernt, wie das läuft. Ich glaube, man sollte sich vielleicht doch eher darauf konzentrieren, mal den armen Aaron nach oben zu holen, der jetzt am längsten da unten sitzt. Also, das wäre noch das gewesen, was ich dazu beizutragen hätte. Also, aber wenn jetzt der Aaron hochkommt und dann der Hubert vielleicht mal nach unten geht, dann hätten wir nämlich exakt getauscht. Dann hätten wir die sechs, die oben waren, und sechs unten. Es gibt ja auch noch die Liz. Ach ja, die ist ja auch noch drin. Tanja Schumann. Genau, die Tanja Schumann des Kellers. Liebe Zuhörer, an dieser Stelle, wo Sie nur ein bisschen Dudelmusik gehört haben, hat der Tobi einen unqualifizierten Kommentar losgelassen oder wie auch immer man den Satz jetzt zu Ende führen sollte. Dafür entschuldige ich mich und es wird nicht wieder vorkommen. Weiter im Text. Wir hätten das so wie bei Rutsch und Böhmermann machen müssen, mit dem Knopf in der Mitte, sodass nur wir es hören, aber nicht die Zuschauer. Dann hättest du irgendwie ganz dreckig lachen müssen. Das ist nächstes Mal, ja? Also ich glaube, wenn du nächstes Mal rassistisch bist, dann... Machen wir das, okay? Oh, jetzt hast du ja doch verraten, was ich gesagt habe. Das musst du jetzt auch wieder rausschneiden. Ich werde es überpiepen, okay? Ich werde es überpiepen, versprochen. Ich verlasse mich drauf. Alles klar. Zurück im Text. Schill. Der Schill ist ja erstmal nach unten gekommen. Wir sind ein bisschen unchronologisch gewesen von der Zeit her. Schill kommt nach unten und hat sich direkt mit Janina an die Köppe. Was war passiert, Pia? Janina. Ja... Also ich meine, der Schill kam nach unten. Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, aber ich glaube, zuerst mal hat er sich in die Mädels reingeschleimt, woraufhin er von Mia ein bisschen zurückgewiesen wurde und hat ein bisschen mit Janina rumgeflirtet. Nee, eigentlich hat er, rumgeflirtet würde ich jetzt nicht sagen, aber er hat halt der Presse Futter gegeben, würde ich mal so sagen. Also ich glaube schon, dass es Absicht war, sodass es sie, Schätzchen, er hat sie ja auch auf die Wange geküsst und, Ja, er muss ja seine Biografie verkaufen, was denkst du denn? Und wir überprüfen jetzt direkt mal in Realtime, auf welchem Platz ist sie in den Amazon-Verkaufscharts? Pia, was schätzt du? In den Top 100 der Amazon-Bücher, welcher Platz? 57. Nein, 34. Das ist ja natürlich schon mal nicht schlecht. Ach komm, das Ranking ist doch bestimmt vom ZDF oder so. Nein, wirklich. Platz 1 sogar in Wirtschaft und nur Platz 2 in Politik und Platz 3 in Biografien. Schöne Verteilung. Aber insgesamt Platz 34, ich denke, da ist so Luft nach oben mit dem Küsschen und wird es dann vielleicht morgen dann Platz 29 sein. Ich warte ja noch drauf, dass irgendjemand noch seinen Penis auspackt. Das haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Was aber interessant ist bei Amazon, gewöhnlich versandfertig in 1 bis 2 Monaten. Was ist da denn los? Sie hat was schon ausverkauft? Ich wette, die haben einfach nur so 5 vorgedruckt oder so, weil sie sich dachten, das kauft doch sowieso keiner. Und jetzt haben die das Problem. Ich werde jetzt bei Amazon live in dieser Sendung das Buch bestellen. Ich habe eine Idee. Live. Wir legen jetzt einfach wieder die spannende Musik drunter. Ich gehe jetzt zur Kasse. Ich melde mich bei meinem Konto an. Der Zugang zu Ihrem Konto. Ach ja, mein Kundenkonto ist ja noch gesperrt, weil ich die Rechnung nicht bezahlt habe. So ein Mist. Ah, kann ich dann doch nicht machen. Ah, schade. Das ist wirklich Manno, schade. das ist wirklich schade. Also, was ich ja auch schade finde. Bestell ich bei Bücher.de. Heute ist so wenig passiert, dass wir schon anfangen, die Biografie von Ronald Schill zu bestellen, ja? Es ist letztendlich wirklich passiert. Es wiederholt sich einfach. Wir haben so leichten Beef, der aber letztendlich doch kein richtiger Beef ist, der halt so alles so ausschnittsweise erwähnt wird. Und was mir auch auffällt, die sind einfach ziemlich weit hinten in der Zeitschleife. Ich weiß nicht, ob es Absicht ist oder einfach nicht genug Sendezeit. Die sagen ja, die erzählen ja Szenen, die vor 2 Tagen sich abgespielt haben. Das ist einfach total unchronologisch. Ja, aber ich glaube, die wollen so ein bestimmtes Bild darstellen. Die haben sich einfach so ein bestimmtes Szenario ausgedacht, was sie jetzt so abspielen langsam. Und dafür stückeln sie halt die Szenen so zusammen, damit wenigstens irgendetwas Spannendes passiert aus Sat.1 Sicht. Das kann natürlich sein. Dieses Konzept kann ich zwar nicht erkennen, ich kann sehr viel bei dieser Sendung nicht erkennen. Ich meine, ich glaube, ich sage häufiger, ich weiß es nicht als Penis in dieser Sendung, aber. Nein, das Wort, das ich hab nachgezählt, das Wort, das du am häufigsten sagst, ist Penis. Oh. Ich glaube, allein, dass es ein bisschen ausgewogen ist, könnt ihr noch irgendwie Brüste, Brüste, Brüste, Brüste, Brüste sagen. Und dann geht's wieder, oder? Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, aber ehrlich, das Niveau ist schon wieder so weit unten, ich mein. Es ist egal, die Scheiße hört eh keiner. Wir können erzählen, was wir wollen. Pia, wen hast du bei der Bundestagswahl gewählt? Ja, das Problem ist, dass ich leider noch zu klein bin und nicht wählen darf. Echt, die Leute wissen ja nicht, wie alt du bist. Die Pia ist erst 16. Eigentlich darf ich die Sendung noch gar nicht gucken. Ja. Eigentlich ist es auch höchst fraglich, wenn ich die Wörter wie Penis oder Brüste sage. Vor allem, wenn du mit einem 22-Jährigen redest. Nicht, dass wieder dein Vater und das wäre. Weiß doch Nein, keiner. das weiß doch keiner. Entschuldigung. Ah. Oh, ich habe eine E-Mail von Thalia, dass ich doch einen 15% Sommergutschein habe. Also dann muss ich jetzt die Schillbiografie auf jeden Fall bestellen. Wie viel kostet die Biografie von Chill eigentlich? 9,95 €. Oh. Deswegen, ich bestelle die jetzt wirklich. Ja, tu das, dann kannst du das nächste Mal daraus vorlesen, beziehungsweise zitieren. Ach scheiße, Gutschein galt nur bis Sonntag. Schade. Das ist Aber wenn wir. traurig. Wollen wir noch fortfahren oder weiter über die Schills Biografie reden? Nein, ich glaube, wir sollten. Über Schills Biografie reden. Ich lese mal den Klappentext vor. Spannende Musik bitte überlegen. Drüber. Aber nicht dieselbe, heute mal eine andere. Alles klar. Richter gnadenlos meldet sich mit seiner brisanten Autobiografie zurück. Der Ex-Richter ist bekannt für seine Forderungen nach Kastration von Sexualstraftätern. Eigentlich keine schlechte Sache. Und Aufstockung der Polizei. Mit 100 Tagen wollte er Hamburgs Kriminalität halbieren und sicherte damit 2001 seiner Partei rechtsstaatliche Offensive einen sehr nationalen Wahlerfolg. 19,4%. Auch die blauen Polizeiuniformen und Autos haben wir Schill zu verdanken. Anfeindung und politische Eklats veranlassten den Juristen 2004 zur Auswanderung nach Südamerika. Seine harten Forderungen nach härterer Bestrafung von Wiederholungstätern und Sexualstraftätern ist immer wieder in der öffentlichen Diskussion. Seine Autobiografie schildert er nicht nur seine Herkunft, seinen Werdegang, seine Ansichten, sondern vor allem seine Sicht auf die vielfältigen Ereignisse und rechnet knallhart ab, Ausrufezeichen. Und es hat 208 Seiten, also so viel kann in seinem Leben nicht passiert sein, wenn er irgendwie so eine Helmut Kohl-Biografie 500 hat. Ich würde sagen. Was ich aber interessant finde, andere Kunden interessierten sich auch für Das Leben ist kein Spiel, die Biografie von Boris Becker. Oh Gott. Das passt schon wieder ziemlich gut zusammen. Also, vielleicht sollte ich die mit dir auch mitbestellen. Aber die kostet direkt schon wieder 19,99 €. Das ist mir wieder... Ich glaube, wenn du bei der Biografie vom Schild bleibst, das reicht vollkommen. Ich glaube... Dann haben wir wenigstens mal was, worüber wir reden können, weil ich glaube, jetzt haben wir nicht mehr so viele Themen. Haben wir nicht? Ich habe eigentlich noch eine Menge aufgeschrieben. Hast du? Mhm. Denn ich muss mal eben gucken. Ronald ist stimmig und bunt, hat noch Hubert K. gesagt. Und Hubert K. hat sich zur Putzsklave machen lassen. Was war da denn los? Naja, Richter Gnadenlos, Richter Rammel, was auch immer, wie auch immer Cindy ihn nennt, hat sich einfach auf... Naja, als Big Brother aufgespielt und hat dem armen Hubert ein paar Anweisungen gegeben, er soll doch bitte den Boden wischen. Und da wir ja wissen, dass Hubert nicht so gesund ist und so ein bisschen einen kleinen Dachschaden hat, hat er natürlich auch Ronald mit Big Brother verwechselt und hat dem Ganzen Folge geleistet. Aber er hat ja gesagt, dass er wusste, dass es Ronald war. Ja, natürlich hat er das gesagt. Wie traurig wäre das denn, wenn er sich da hinstellt und sagt... Oh, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich find's einfach nur vollkommen daneben, wie sich immer über diesen Menschen lustig gemacht wird, obwohl er nichts dafür kann. Das ist in jeder Sendung das Thema. Und so langsam... Nee. Nee? Ich kann mich da einfach nur drüber aufregen. Ich weiß nicht. Ja. Ja, der arme Hubert. Also, ich hätte ja gerne auf meiner Geburtstagsparty... Wirklich. Einfach so, weiß ich, stell den einfach dahin und dann wird sich schon irgendwas Lustiges passieren. Ich möchte ihn einfach nur in sein kleines Bettchen legen, zudecken, ja. Tasse warmen Tee neben ihn stellen und sagen, alles wird gut. In eine dicke Pferdedecke einwickeln. Richtig. Auch seine Begründung war sehr schön, warum er mehr nach Rom will, weil sie attraktiv ist, also... Das wird ziemlich awkward werden, vielleicht für Mia jetzt mit Hubert dann. Also Hubert weiß ja noch nicht, dass die das unten gehört haben. Und ja. Ist halt schon komisch, aber okay, Mia kennt das halt eben, auf ihre Titten reduziert zu werden. Der Mann ist alt und verwirrt, ich meine. So alt ist er gar nicht, der ist jünger als mein Papa, der ist erst Ende 40. Trotzdem, dann ist er halt einfach nur verwirrt, aber... Ich weiß, ich kann das nicht mehr lange aushalten, ja? Also ich find's einfach schlimm. Ach, Mensch. Ich meine, die anderen wissen wenigstens, worauf sie sich einlassen. Die anderen können wenigstens abschätzen, was passiert, ja? Die wissen wenigstens, dass sich vermutlich über sie lustig gemacht wird und alles. Aber ich glaube, ihm ist das nicht so bewusst. Oder er ist so wie Larissa im Dschungelcamp. Larissa hat auf jeden Fall einen gespielt im Dschungelcamp letztes Jahr und, Ja, natürlich, aber eher nicht. Bei ihm weiß man ja wirklich, dass er krank ist, also. Also Larissa hat man es doch auch in der ersten Woche doch 100%ig abgekauft, dass die wirklich so ist. Aber ich finde, du kannst nicht Larissa mit Hubert vergleichen. Nicht? Nein, überhaupt nicht. Das ist kein guter Vergleich. Also ich kannte ihn vor allem. Ich kannte natürlich sein Lied, kannte ich natürlich von, was er gesungen hat. Welche Band war das nochmal? Ich kann nur den Lied. Ich sehe den Sternenhimmel. Weißt du, wir sind schon vollkommen über unsere normale Zeit drüber. Ja, ist doch egal, hört doch eh keiner. Ich würde sagen, bevor wir uns jetzt hier noch mehr zum Affen machen und das Ganze noch ausartet und noch schlimmer wird, könnten wir wirklich Schluss machen. Du willst Schluss mit mir machen? Nein, mit der Sendung. Für heute. Ach so, ich dachte gerade schon. Pia, mach keinen Scheiß. Noch die fixen Notizen. Big Brother tut alles dafür, dass das gebieft wird. Wahl oben wird nach unten übertragen. Hubert will Mia nach oben, weil sie hübsch ist. Janina und Mia dürfen rauf. Ela muss nach hinten, Janina auch. Aaron macht das Bett nur dümm. Janina heult rum, bitchen rum. Schill kommt nach unten, Konflikt mit Janina. Wollen jeden Bewohner mal hochholen. Ja. Ja. Wirklich viel gibt's da wahrscheinlich nichts zu sagen. Nein, weil wir haben ja schon festgestellt, das ist einfach vollkommen ereignislos. Es ist ereignislos. Warum machen wir diesen Podcast? Ich bin dafür, wir machen jetzt eine Pause. Oder vielleicht morgen noch. Oder vielleicht auch nicht. Ansonsten machen wir eine Pause, sagen wir mal, bis nächsten Montag oder so. Ich glaube, dann können wir wenigstens mal über alles reden, ja? Ich glaube, dann können wir unsere 20 Minuten, die wir normalerweise für diesen Podcast verschwenden, auch sinnvoll nutzen und mal sinnvolle Gespräche über das führen, was passiert ist. Wobei ich am Wochenende ja leider nicht Promi Big Brother gucken werden kann. Das heißt, da musst du die komplette Aufgabe übernehmen. Ich glaube, wenn du dir zwei Bildartikel durchliest, hast du das auch alles wieder drauf. Also, Wahrscheinlich. ich glaube, das ist nicht ganz so tragisch. Vielleicht ist es dann endlich Zeit für ein Bild plus Abo. Ich glaube, wenn es so weit ist, ich meine, jetzt kaufst du dir langsam schon die Biografie von Ronald Schill. Ich glaube. Noch nicht, noch habe ich sie nicht. Ich find's einfach doof, wenn ich die ganze Zeit im Hintergrund tippe, weil das einfach nach auf der Tonspur drauf ist. Aber du kannst ja den Morgenbericht erstatten, wie das Ganze abgelaufen ist. Ja, aber bis sie nicht, wenn, bis sie da ist. Ach, guck mal, die, bei Buch.de gibt's zum Beispiel, ach doch, die gibt's wohl. Erscheint demnächst, er steht da wiederum. Das finde ich jetzt komisch. Ich gebe auf. Dann bleibt uns nichts mehr zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören, ihr null Zuhörer. Also wer bis hierhin zugehört hat, ja, der kann in unserem Blog TV Cast, also T wie der Tee, den man trinken kann, V wie das Tier, Cast wie halt in podcast.blogspot.de mal einen lieben Kommentar hinterlassen. Der bekommt ganz viele virtuelle Kekse und virtuelle Umarmungen und Nein, virtuelles nein, was nein, auch nein, nein, immer. nein, nein. Wir machen es anders. Wer einen Tweet an mich oder an dich, also an @herrlange oder @kanohipster mit dem Wort Bierschinken schickt, der kriegt eine Überraschung. Genau. Ich weiß noch nicht was, vielleicht auch gar nichts, aber es gibt auf jeden Fall eine Überraschung. So machen wir das. So machen wir das. Jetzt spielen wir das Outro. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Bis morgen. Oder Montag. Vielleicht.